Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 24. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. In Vers 26 steht Folgendes: Brüder und Schwestern, denkt daran, wer ihr wart, als Gott euch zum Heil berufen hat. Nicht viele von euch waren nach menschlichen Maßstäben kluge Gelehrte und auch nicht viele von euch hatten einflussreiche Positionen inne. Warum sagt Paulus das? Es klingt fast so, als würde er in die Vergangenheit zurückgehen und die Menschen an ihre Vergangenheit erinnern. Er sagte ihnen ja, dass die Vergangenheit vorbei ist. In 2. Korinther 5 sagt er, ihr seid eine neue Schöpfung. Die Vergangenheit ist vorbei. Hier aber erinnert er sie an die Vergangenheit. Warum tut er das? Denke an den Kontext. Offensichtlich handelt es sich um die Gemeinde in Korinth. Das haben wir schon im Kontext gesehen. Erinnere dich, dass Kapitel 1 einen Zusammenhang darstellt. Sie sind von der Einfachheit des Evangeliums von Jesus Christus in viele verschiedene menschliche Bereiche abgeglitten. Erinnere dich, sie sagten: Ich gehöre zu Paulus. Nein, ich gehöre zu Kephas. Ich gehöre zu Apollos. Weißt du noch? Sie hatten all diese Spaltungen. Also lenkt Paulus ihre Aufmerksamkeit wieder allein auf Jesus Christus. In diesem Zusammenhang sagt er ihnen, dass alles, was sie tun, menschliche Klugheit ist und nicht Gottes Weisheit. Denn als er das Evangelium predigte und dieser Gemeinde das Evangelium zum ersten Mal verkündete, nahmen sie offensichtlich die Einfachheit des Evangeliums an. Und jetzt haben sie sich von dieser Einfachheit entfernt. Also musste er sie daran erinnern und den Fokus wieder darauf lenken. Er sagt ihnen also nicht, dass sie in die Vergangenheit zurückgehen und sehen sollten, dass sie nicht wirklich etwas sind. Nein, weil sie vom richtigen Weg abgekommen sind, musste er sie daran erinnern, indem er ihnen sagte: Schaut, wo ihr wart, bevor ihr gerettet wurdet. Denn er sagt wörtlich: Als ihr erstmals zur Rettung berufen wurdet. Und dann sagt er: Ihr wart keine klugen Leute, ihr hattet keine einflussreichen Positionen. Warum versucht ihr jetzt auf diesem Weg der menschlichen Weisheit zu wandeln? Konzentriert euch auf die Einfachheit des Evangeliums. Er sagt etwas, das die Passion-Übersetzung sehr schön ausdrückt. Nicht viele von euch zählten zu der Elite, als ihr dem Ruf Gottes gefolgt seid. Wenn du den ganzen Kontext betrachtest, wirst du sehen, dass er sich gegen Spaltung richtet, gegen die Trennung zwischen klug und nicht so klug. Er ist gegen die Trennung zwischen den Mächtigen in dieser Welt und den weniger Mächtigen. Mein lieber Freund, es macht mich so sehr traurig, wenn ich all diese Spaltungen innerhalb der Gemeinde Jesu Christi sehe. Die Gemeinde Jesu Christi ist ein Leib und wir können sie nicht spalten. Und doch ist es so üblich, dass diejenigen, die einen besonderen Status haben, einen ganz besonderen Platz einnehmen. Vor kurzem habe ich von einer weltweit bekannten Gemeinde gehört, die in Amerika verschiedene Gemeindehäuser in mehreren großen Städten hat und viele berühmte Leute gehen in diese Gemeinde und dort haben sie besondere, nur für diese berühmten Leute reservierte Sitzplätze. Das widerspricht allem, was das Evangelium lehrt. Paulus sagt ihnen: Denkt daran, dass ihr alle sehr einfache Leute wart und trotzdem seid ihr alle vom Evangelium beeinflusst worden. In Christus werden wir eins. In Christus, ob ihr sehr gebildet oder ungebildet wart, macht es keinen Unterschied mehr. Denn die Weisheit Gottes, Gottes ist das, wonach wir leben. Die Kraft Gottes ist es, aus der wir leben. Wir leben nicht nach menschlicher Klugheit, aus menschlicher Kraft und mit menschlicher Intelligenz. Die Gemeinde muss zur Einfachheit zurückkehren. Wir müssen uns jeden Tag daran erinnern. Wenn wir die Einfachheit des Kreuzes aus unserem Leben entfernen, bleibt nicht viel übrig. Wir brauchen diesen Fokus. Erinnere dich immer daran, ohne das Kreuz sind wir alle nichts. Es geht nur darum, was Jesus getan hat, nicht darum, was wir getan haben. Wir sehen uns morgen wieder.